Unter dem Dach von Alphabet wird die Suchmaschine Google nur eins von mehreren Unternehmen sein, wenn auch das größte. Der Kartendienst Google Maps und die Videoplattform YouTube sind separate Firmen innerhalb der Holding, ebenso wie Google X, das Forschungslabor, das unter anderem selbststeuernde Autos entwickelt, aber auch die medizinische Forschungssparte Calico, die Google erst vor 2 Jahren gegründet hat. Außerdem Google Fiber, das in den USA mehrere Städte mit Glasfaser-Internet versorgt, und auch Google Ventures, das in neue Startup-Unternehmen investiert. Die Aufzählung zeigt schon, wie vielfältig und auch verschieden Googles Aktivitäten sind. Das Unternehmen zieht nun die Konsequenz daraus, trennt die Bereiche voneinander und fasst sie gleichzeitig in einem größeren Dachunternehmen zusammen. Finanzexperten bewerten die geplante neue Struktur positiv. Zum Beispiel kann Google so einzelne Unternehmensteile leichter kaufen und verkaufen. In der schnelllebigen Internet- und Technikbranche kann das ein großer Vorteil sein.